1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ganz, ganz pünktlich heute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitemennacht heute. Ja, und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mailadresse domian@wdr.de. Ihr könnt euch zu jedem Thema melden, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Und der erste Anruf heute Nacht ist 21 Jahre alt und heißt Willi. Hallo Willi. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, über was reden wir? Ich habe Scheiße gebaut und zwar deftig Scheiße. Erzähl. Ja, ich bin verlobt, jetzt seit Oktober, mit halt meiner Freundin, wie gesagt, ich bin 21, sie ist 20, wir sind schon seit 8 Jahren zusammen. Seit 8 Jahren schon? Ja, Sandkastenliebe. Wow. Ja. Erste Liebe, einzige Liebe bisher. Ja, absolut. Ja. Wir sind zusammen aufgewachsen, eben wohnen in derselben Straße, nur ein paar Häuser auseinander. Ja. Und ja, hat sich halt eben so entwickelt. Im Oktober hier einen Antrag gemacht, den sie auch angenommen hat. Und jetzt wollten wir Mittwoch heiraten. Mittwoch? Ja. Nächste Woche? Mittwoch. Nächsten Mittwoch. Genau, am 15. Das ist unser Jahrestag. Ja. Ja, und jetzt heute war ich mit meiner Cousine und der Freundin, der Cousine, also wir sind so eine Clique, waren wir unterwegs, ja, haben was getrunken, ja, und ja, dort habe ich mir einen Seitensprung erlaubt. Heute? Also gerade eben, oder was? Ja, vor einigen Stunden. Mit wem? Ja, mit der Freundin meiner Cousine, mit der Marit. Mit der Freundin der Cousine? Ja. Zum ersten Mal fremdgegangen in all den Jahren? Ja, zum ersten Mal. Wie hat sich das ergeben? Ja, wie gesagt, wir haben was getrunken, aber noch nicht mal viel, komischerweise. Und ja, halt meine Cousine eben, die wurde eben noch angerufen, dass ich noch was eben aus dem Supermarkt holen sollte. Und wir waren eben bei Marit eben zu Hause. Ja, und dann kamen wir uns näher. Ja. Die Cousine? Das habe ich nicht ganz verstanden. Die Cousine war aber dann nicht mehr da. Nee, die Cousine war dann nicht mehr da, die war weg. Ja. Ja. Warum kommt man sich ja nicht so automatisch näher? Wer ging denn da zuerst ein bisschen näher ran? Das war halt eher so ein Automatismus. Ich kann gehen, also wir saßen eben sehr dicht nebeneinander und ja. Warst du denn arg betrunken? Nein, ich denke. Dann wärst du es ja jetzt eigentlich auch noch. Auch nicht, nee, bin ich nicht. Ich fühle mich relativ nüchtern, vielleicht einfach aus dem Schock der Situation, ich weiß es nicht. Ja. Also ihr habt richtig miteinander geschlafen? Ja. Jetzt von allen moralischen Bedenken und Sorgen abgesehen, wie hast du es währenddessen empfunden? Ich habe mich komischerweise keinen Gedanken irgendwie darum geschürt, dass es irgendwie jetzt falsch ist, was ich jetzt gerade mache oder so. Hast du es in dem Moment vielleicht sogar genossen? Ja. Ja. Das ist ja das. Ich hätte echt irgendwie das gedacht, irgendwie kein Gedanken dafür verschwendet, irgendwie, dass ich gerade was Falsches tue oder so. Ich habe gar nicht dran gedacht. Ab welchem Moment hat sich denn der Boden aufgetan? Was war's? Ich sag, ab welchem Moment hat sich denn bei dir der Boden aufgetan und wann kam das schlechte Gewissen? Ja, das vorbei war direkt. Was hast du dann danach gemacht, nachdem ihr fertig wart? Ich habe ein Glas eingeschenkt. Geredet mit der Frau? Ja, ich sitze da reden, also ich bin dann gegangen. Die kennt ja wahrscheinlich auch deine Freundin, zukünftige Frau. Ja, klar, die sind auch befreundet. Die sind alle miteinander verbandelt. Ja, genau. Ja, und das Schlimme ist ja noch, meine Cousine hat es noch mitgekriegt. Wie hat sie es denn mitgekriegt? Ja, die ist wohl vorher wiedergekommen. Ja, und was uns so gehört haben. Das habe ich gerade auch nicht so richtig kapiert. In welcher Wohnung? War das in der Wohnung von diesem Mädchen? In der Wohnung von dem Mädchen, mit der ich geschlafen habe. Ja. Und wieso kommt deine Cousine dann in diese Wohnung, ohne dass sie vorher klingeln muss? Ja, wie gesagt, das sind beste Freundinnen und die Balkontür war auch offen, glaube ich. Ja, es war jedenfalls auf jeden Fall kein Problem. Also. War die denn dann auch da, als du dann gegangen bist, deine Cousine? Ja, ja, die war da. Die hat mich da, als ich gehen wollte, da hat die mich abgefangen, meinte, ja, was war da denn jetzt gerade los? Ich frage, ja, wie, was war denn? Also, ja, ja, ja, ihr habt ja doch, habt ihr miteinander geschlagen, was habt ihr gemacht? Tja, was willst du da noch sagen? Was hast du gesagt? Ja, ich habe mir dann ja zusammengestammelt. Ja, und sie meinte nur, ja, was ist in dich gefahren, ey, wie kannst du das tun? Ja. Und jetzt bist du zu Recht durch den Wind. Verständlicherweise. Ja, ich habe so Scheiß gebaut. Ich liebe meine Verlobte natürlich. Ich will die natürlich auch heiraten, immer noch. Aber das ist die Frage natürlich, soll ich es ihr erzählen? Oder vielleicht erzählt es auch meine Cousine? Ich weiß es nicht. Nee, deshalb ganz eindeutig von mir der Tipp, Willi, oder wie immer du auch wirklich heißen magst, Wilhelm sonst. Achso, Wilhelm, verstehe. Mhm. Du musst es deiner Freundin sagen. Du musst es ja ganz schnell sagen. Ja. Weil das ist mega peinlich, wenn das über die Cousine oder über diese Freundin da zu ihr hin sickert. Und die Wahrscheinlichkeit ist ausgesprochen groß, dass das passieren wird. Ja, wenn sie es nicht sagt, könnte sich einfach so... Ja, aber es sind immerhin jetzt zwei Personen, die Bescheid wissen schon, offensichtlich. Mhm. Mhm. Wie eng ist das Verhältnis zwischen deiner Cousine und deiner Freundin? Die Unternehmen zusammen machen, wir sind eine ganz, ganz große Clique. Hm. So. Also, dann kann ich ja garantieren, dass die jetzt schon mit irgendeiner anderen guten Freundin darüber gesprochen hat und hat geredet und die beraten. Ja, das glaube ich nicht. Nee, so. Trotzdem wird die sich jetzt überlegen, was sie machen soll. Die wird genau in der Situation jetzt sein, soll ich irgendwas sagen? Soll ich deiner Freundin, also deiner zukünftigen Frau was sagen? Soll ich es ihr nicht sagen? Also das ist jetzt ein Ausrutscher gewesen, der von außen, ich will dir mal sagen, so von einem Menschen, der dich nicht kennt und die ganze Sache von außen sieht, finde ich das fast allzu menschlich, dass sowas mal passiert, wenn du seit 8 Jahren, also warst ja noch in der Pubertät, vor Pubertät fast, mit deiner Freundin zusammen bist. Du hast nie eine andere Erfahrung gemacht. Dass sowas mal passiert, finde ich nachvollziehbar. Ja, das Radio brennt jetzt eben. Was? Das Radio brennt jetzt eben sozusagen. Ja, jetzt ist es natürlich, hochprekär, da ja nun gerade eine Woche vor der Hochzeitzeit. Aber sag es lieber jetzt. Stell dir mal vor, du sagst es nicht und nach der Hochzeit sickert das dann doch irgendwie durch. Es ist alles noch problematischer und du kannst auch nicht entspannt in die Hochzeit gehen. Vielleicht kannst du es jetzt ausräumen am Wochenende. Ja, aber was ist, wenn sie mich dann nicht mehr heiraten will? Ich weiß es nicht. Du kannst es ja so erklären, wie du es mir auch erklärt hast. Im Prinzip ist es so passiert. Es ist so passiert. Du bist ja nicht in die Frau verliebt. Nee. Oder? Wir sind gut befreundet, aber sie sieht so ganz gut aus, aber ich liebe meine Freundin und ich will ja auf jeden Fall heiraten. Also, Wilhelm. Du musst mit deiner Freundin reden, da gibt es gar keine andere Diskussion und keinen anderen Rat. Und du musst es schnell machen, bevor es jemand anders tut. Und welche Konsequenzen daraus dann entstehen, das weiß ich nicht, das kann ich nicht einschätzen, das kann niemand einschätzen. Die musst du dann tragen. So ist das nun mal. Aber ich hoffe mal auf das verzeihende Herz deiner Freundin, dass sie diesen einen Ausrutscher vergibt. Ja, und vor allen Dingen, dass dir auch anrechnet, dass du es direkt sagst, das ist ja auch, das muss man ja auch dann anerkennen. Also jetzt am besten sofort anrufen, oder was? Ja, wenn es heute Nacht noch geht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall dann morgen früh. Ja, sie ist gerade auf Mallorca. Ach, das auch noch. Na gut, die pennt aber jetzt. Das weiß ich nicht. Gut, das musst du entscheiden. Mein Rat ist, so schnell wie möglich es ihr zu sagen. Du musst ja nicht gerade jetzt aus dem Bett telefonieren, das musst du nicht machen. Also es ist keiner gestorben, so schlimm ist es noch nicht. Mach das mal. Wann kommt sie denn zurück? Samstag. Samstag. Dann könnte man es auch noch persönlich machen. Und nicht am Telefon. Telefon ist das, glaube ich, ein bisschen krass für sie, wenn sie weit weg ist. Und den einen Tag kannst du dann auch überlegen, noch ein bisschen sacken lassen. Und samstags Samstag erzählst du es ihr, okay? Ja, wenn meine Cousine es vorgreift. Ja, das ist natürlich... Ist also, ja die gleiche Situation. Ja, ist die gleiche Situation. Hast du recht, stimmt. Hast du recht. Insofern stimmt, hast du recht. Völlig klar. Oder ich rede einfach mit meiner Cousine. Oder? Also die Variante wäre auch noch, dass du mit ihr redest und ihr sagst, dass sie bitte nicht sagen soll, dass du am Samstag persönlich mit deiner Freundin sprechen möchtest. Das wäre, glaube ich, der sauberste Weg. Hm. Ja? Ja. Aber du musst reden und du musst es machen und regel es so, dass es sauber abläuft. Okay? Es wird kein Weg drumherum. So sehe ich es auch. Mein Lieber, alles Gute und... Ja. Hoffentlich geht alles gut und dann hoffe ich, dass das dennoch eine schöne Feier wird nächste Woche. Ja. Wenn es so kommt, schicke ich ein Foto. Sehr gerne. Tschüss, Wilhelm. Ciao. Danke. Tschüss. 0800 220 5050. Stefan ist hier, Stefan ist 31. Hallo Stefan. Grüß dich, Domian. Stefan, um was geht's bei dir? Um Muskelmänner. Um Muskelmänner? Ja, ich bin auch gerade ein bisschen schockiert vom Vorgänger, vom Wilhelm. Diese Geschichte hat mich auch sehr mitgenommen. Aber ich wollte eigentlich auch nur ihm nochmal Mut machen, falls er noch dran ist, falls er das noch sieht. Ich würde das auch so machen, am Samstag ganz in Ruhe mit dir reden. Genau. So. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Das ist nett von dir. Und dein Thema sind Muskelmänner. Bist du ein Muskelmann? Nee, eher so das Gegenteil. Ah, ein Strichmännchen. Ja, so die Richtung. Und wieso ist dein Thema Muskelmänner? Ich weiß nicht, das hat sich irgendwie so seit 6, 7 Jahren habe ich halt gemerkt, dass ich, also schon länger gemerkt, dass ich also überwiegend auf Männer stehe und vor allem eben auf Bodybuilder, auf Muskelmänner, irgendwie sehr. Verstehe. Und das ist natürlich gar nicht so einfach als schwuler Mann, der dazu noch so einen Hang zum lebendigen, tundigen hat. Ich gerne das gerne auch auslebe, so einen zu haben. Also du gingst gut durch als nette Tunte. Ja, also schon, auf jeden Fall. Obwohl, du redest gar nicht so tuntig. Dankeschön, das ist auch das Einzige, also ich gebe mir Mühe. Ja gut, aber es gibt auch in der schwulen Szene genug muskelbepackte Jungs. Aber die stehen da wieder nicht auf tuntig. Das gibt es schon, aber ich sag mal, das ist doch eher die Minderheit. Es ist leider irgendwie überhaupt in der Szene sehr anstrengend, überhaupt einen Partner zu finden. Und wenn man dazu auch noch witzigerweise, die Schwulen fordern ja immer sehr viel Toleranz, sind aber nicht gerade selber die Tolerantesten. So, jetzt bist du in einem gewissen Konflikt. Wie löst du den Konflikt? Zum Beispiel manchmal bestelle ich mir dann eben so muskulöse Callboys. Oder was auch sehr krass ist, aber ich mache es wirklich gerne. Ich habe irgendwann mal, also früher wurde ich halt oft gehänselt, so wegen meiner Art. Und irgendwann habe ich den Spieß umgedreht und habe einfach Typen manchmal angegrapscht auf der Straße oder einfach angemacht nach dem Motto irgendwie, oder angefasst, du hast ja tolle Muskeln, wo trainierst du denn? Oder irgendwelche Männer auf der Straße? Ja, manchmal bekommt mich das so. Da hast du aber schnell schnell eine gescheuert, ist oder? Ist mir noch gar nicht passiert. Nee. Die meisten, ich hatte wohl echt Glück oder 1000 Schutzengel. Ich bin auch echt dankbar dafür, aber meistens kommen eher so Reaktionen wie, hast du eine Wette verloren? Oder wo ist hier die Kamera oder so? Die Leute, also ich lebe halt in einer großen Hansestadt, vielleicht getrauen sich die Leute da auch nicht so. Ich weiß nicht, wie die Leute gegen wohnst du gar in Hamburg? Genau. Ach. Oder in Berlin weiß ich nicht, vielleicht sind die da hätte ich garantiert schon eher eine gefangen. Ja, Moment, dann sprichst du auf der Straße vermutlich heterosexuelle, muskelbepackte Männer an. Oft, ja. Fasst die auch an? Ich fasse die manchmal auch einfach so an oder. Du fasst die Männer? Ja, ich habe damit kein Problem. Und die reagieren so cool und locker? Die meisten, ja. Also es gab mal 3, 4, die haben sich nochmal so beschwert, aber die haben auch irgendwie in dem Moment, die denken natürlich gerade und dann sehen sie wahrscheinlich meine Statur und denken, oh Gott, wenn ich dem jetzt irgendwie berühre, dann fällt er gleich zusammen und keine Ahnung. Also du bist doch eher klein? Also klein nicht unbedingt, aber halt wirklich sehr schmal. Ein Hemdchen halt. Also ja, schlank. Und du, mietest dir auch Muskel-Callboys? Ja, also anders gesagt, manchmal biete ich, und das sind so 2 Geschichten, diesen Männern, die ich auf der Straße da anspreche, den biete ich manchmal auch Geld, dass sie zu mir in die Wohnung kommen, mich dann zum Beispiel durch die Wohnung tragen, weil ich das total geil finde. Ich bitte? Ja. Du lässt dich von Muskelmännern durch die Wohnung tragen? Ja. Von heterosexuellen Muskelmännern? Ja, und wenn das passiert, du Domian, glaub mir, ich bin dann so glücklich, weil ich denke, den habe ich jetzt so zwar nicht direkt geknackt, aber ich habe so eine Liste und dann kommt doch so ein Strich dazu. Das ist ja, sowas habe ich noch nie gehört. Das ist aber so. Wie viel Geld gibst du den Muskelmännern? das ist unterschiedlich, also je nachdem, wenn es so junge Leute sind, so mal so 20 Euro, also zwischen 20 und manchmal auch 130 Euro. 130 Euro für einmal durch die Wohnung tragen? Ja, also das sollte natürlich schon ein bisschen mehr passieren. Ja, was also passiert denn da noch? Ich merke das dann halt auch. Aber da passiert doch nichts Sexuelles mit den Heteromännern. Naja, also ich sag mal, es gibt da auch welche, die lassen halt, wir haben einen halt sich verwöhnen oder massieren oder... Alles? Nee, aber doch sehr viel. Also wobei, ich merke das auch relativ schnell. Also wenn die dann gleich anfangen, von ihrer Freundin zu erzählen, was viele auch tun. Und ich habe irgendwie anscheinend auch so das Glück, dass ich da viele Leute so mit meiner positiven Art, aber auch ganz gut so, dass sie halt menschlich so, dass wir da auf eine Ebene kommen. Und aber im Klartext jetzt, gibt es sogar denn Sex mit diesen Männern? Ja, gab's auch schon. Aber dann glaube ich, dann das ist auch so, dann melden die sich oft nicht mehr, dann waren die auch vielleicht gar nicht hundertprozentig hetero oder eben doch bi. Und ich glaube, dass vielen Männern das auch gar nicht so richtig klar ist. Okay, oder bleiben wir bei dem Beispiel, es ist ein stockheterosexueller, muskelbepackter Mann. Ja, da hatte ich neulich einen, das war so mein Traumtyp. Ja. Den hast du, erzähl mir, wie das war. Du hast ihn angesprochen auf der Straße? Ja, habe ich auf der Straße angesprochen. Der hat irgendwie gerade sein Auto sauber gemacht. Wie alt ungefähr? 26. Okay. Sonnenbrille, richtig toller Körper. Ja. Ein tolles Auto, war alles toll. Ja, was für ein Autofuhrer? Was für ein Autofuhrer? Also ganz ehrlich, darauf achte ich gar nicht. Ich weiß nur, ich achte auf die Fahrer, aber ich habe auch keinen Führerschein. Achso, okay, aber irgendwie war's cool, das Auto. Ja, so ein Cabrio. Okay, und dann? Dann habe ich ihn halt angesprochen und meinte so, ob er sich auf ein Experiment einlassen würde. Ich habe ein dringendes Anliegen. Und er so, ja, schieß mal los. Und dann meinte ich so, ja, ob er sich denn vorstellen kann, so mit mir Armdrücken zu machen. Meistens ist so die Eingangsfrage. Und er so, ja, warum das denn? Ich so, ja, dann meinte ich so, ich mache so eine Radiosendung und bla bla bla. Erzähl halt immer irgendwas. Ja. Und dann so... dann meinte er so, ja, ich habe aber dafür eigentlich gar keine Zeit. Und ich so, ja, du, es gibt aber auch Geld dafür. Und dann wurde er so ein bisschen neugieriger. Und so, wie viel gibt's denn da? Ist so, und auch so ein Fuffi kann dabei rauskommen. Und ich so, dann mache ich aber ein Casting und das mache ich bei mir zu Hause. Aber da müssten die ja schon gleich skeptisch werden. Das mache ich bei mir zu Hause. Okay, aber erzähl mal von dem Fall weiter. Ja, der kam dann auch wirklich, der hat sich dann bei mir per SMS gemeldet. Wir haben Handynummern ausgetauscht. Das ist schon mal relativ selten. Also die meisten Heteromänner geben keine Handynummer. Wie lange dauerte das denn? Ein Tag, zwei Tage, bis er dann kam? Oder ein paar Stunden nur? Nee, das fängt fast eine Woche. Ach, eine Woche. Gut, dann kam eine SMS und ihr habt euch bei dir zu Hause verabredet. Genau, und ich hatte den auch als so ein bisschen leichtsinnig, weil ich weiß ja nicht, wie der so tickt und was der, ob er eine Waffe dabei hat. So, oder so, genau, ist für dich auch gefährlich. Ja, aber in dem Moment, ich denke da nicht so dran. So, wie lief das denn ab? Es klingelt, die Tür geht, du machst die Tür auf? Genau, wir haben uns das ein bisschen unterhalten, ich habe ihm halt was zu trinken angeboten und da haben wir uns ein bisschen nett geplaudert und dann habe ich ihn halt direkt gefragt, so wie sieht's aus mit Armdrücken? Und dann hat er gesagt, ja, das können wir auf jeden Fall machen. Und da meine ich, du sei mir nicht böse, so Arm drücken. Bin ich nicht so wirklich scharf drauf, können wir trotzdem machen, aber ich würde das ganz toll finden, wenn du mich durch die Wohnung trägst. Das finde ich so abgefahren. Du hast zudem tatsächlich gesagt, ich möchte gerne, dass du mich durch die Wohnung trägst. Ja. Das Gesicht von dem Typ hätte ich gerne gesehen. Der hat witzigerweise ganz cool reagiert. Ich glaube, der muss ja eigentlich, wenn er nicht ganz völlig Banane ist, ja schon sich vorher gedacht haben, dass ich vielleicht schwul bin und ihn scharf finden würde. Vielleicht. So, und dann aber hast vielleicht du... Vielleicht ja auch nicht. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, können wir also nach dem Motto, können wir eigentlich machen. Es spricht ja nichts dagegen. Er meint, die Wohnung ist ein bisschen klein. Wohin soll ich dich denn tragen? Er hat gesagt, ja, vom Wohnzimmer in mein Schlafzimmer. Wie viel Quadratmeter hat die Wohnung? Die hatten vielleicht 50, 60. Ja, da kann man nicht so viel gehen. Nee, da kann man nicht so viel gehen, aber und das macht nicht. Und dann habt ihr sofort angefangen? Relativ schnell, ja. Und dann hab ich noch gesagt, ich habe noch einen zweiten Wunsch, ich würde gerne so eine Art Ringspiel mit dir machen. Das heißt, du musst mich dann irgendwie versuchen auf dem Bett oder dass ich dich halt dann irgendwie auf dem Bett dann schmeiße, so hin und her. Und der hat das alles mitgemacht. Da habe ich ihm das Geld gegeben, da hat er mir noch seine E-Mail-Adresse gegeben. Das heißt, das könnte man wiederholen? Hat er mir angeboten, das ist ja verrückt. Aber was mich wirklich enttäuscht hat, ich habe ihn natürlich angemeldet und da kam keine Reaktion mehr. Vielleicht findet er es im Nachhinein doch ein bisschen merkwürdig. Er hat dich nicht gefragt, ob du schwul bist. Nein. Er hat dich nicht gefragt, ob das was Sexuelles ist. Nein. Hast du denn auch seine Muskeln richtig angefasst? Ja, habe ich. Was hat er angehabt? Ach, der hatte so ein kurzes, ich habe extra schon vorher gesagt, er soll in Sportklamotten kommen. hat er so ein eng anliegendes T-Shirt gehabt und eine blaue Jogginghose. Aber ziemlich stylisch trotzdem. Und man hat natürlich schon seinen definierten Körper drunter gesehen. Und jetzt, ich dachte, holla, ich bin irgendwie im Himmel. Ich bin im Paradies, das ist alles gleichzeitig. Jetzt stelle ich mir Stefan vor. Stefan wurde gerade durch die Wohnung getragen von einem attraktiven, muskulösen Mann. Ja, genau. Stefan hat auch die Muskeln ein bisschen angefasst. Ja. Und der muskulöse Mann hat ihn auch noch aufs Bett geschmissen, ne? Sowas. Dann aber ist der muskulöse Mann gegangen. Ja. Dann musst du doch rattig wie Nachbars Lumpi gewesen sein. Was machst du denn dann? Onanierst du dann? Ganz ehrlich, Domian, also das wäre, manchmal passiert das schon, aber das ist nicht so das Problem. Was mich eher dann eher, ich komme dann manchmal eher in so eine Art Loch, weil ich dann irgendwie, auf der anderen Seite freue ich mich einfach tierisch. Also ich bin einfach erstmal so, ich muss ja erstmal meine beste Freundin von der Arbeit anrufen und sag ihr wieder, ich habe wieder geknackt oder ich habe wieder so eine Hitte in meiner Wohnung. Und ich finde es nämlich auch sehr abgefahren. Aber sie kennt mich, sie war auch schon mal dabei, wie ich so Typen anspreche. Also manchmal stelle ich auch so Fragen, wie bist du Single? Ich war neulich auf einem Straßenfest, da habe ich einfach wildfremde Männer gefragt, ob die Single sind. Aber auf meine Frage zurückzukommen, was danach dann passiert? Du hast gesagt, du fällst in so ein Loch. Ja. Kann ich mir vorstellen. Das klingt irgendwie sehr lustig und spaßig, wenn wir so drüber reden. Einerseits ist das ja auch ein sehr einsam machendes Fetisch, den du da hast. Ja. Du bist immer alleine hinterher? Es ist, also anders gesagt, ich habe mir schon mal überlegt, ob ich natürlich nicht mal wieder so ins Fitnessstudio gehen soll, um jemanden kennenzulernen, der auch wirklich Interesse an einer Beziehung hat. Mhm. Aber es ist mir ganz ehrlich noch nicht gelungen. Aber überhaupt wäre für dich doch ein Fitnessstudio ein Eldorado. Warum das Problem ist aber, ich werde da oft, ich war schon in mehreren. Es ist immer so das gleiche Ritual. In der Regel, ich meine, die Leute kriegen natürlich auch irgendwann mit, dass ich das auch hübsch finde, dass ich diese Muskelmänner toll finde. Mhm. Ich meine, da muss ich mich sowas von zusammenreißen, dass ich den nicht gleich sonst wohin greife. Das ist ja für mich Höllenqualen. Gut, okay, zugegeben, das geht da nicht. Da darfst du nicht hingehen. Ich schaffe das zwar schon, aber anders gesagt, dann kommen doofe Blicke, dann kommen Kommentare. Ja. Also ein merkwürdiger Fetisch, wirklich merkwürdig. Ja, aber auf der anderen Seite, ich finde es aber oft auch nachvollziehbar. Also vielleicht liegt es auch daran, ich wurde halt oft früher gehänselt und gemobbt und das ist einfach, irgendwann habe ich mir gedacht, so und jetzt spreche ich die an, jetzt mache ich mich indirekt über die lustig. Ich will dir sagen, so als Schole oder so als Kapriole, sagen wir so, Schole ist so werten, als Kapriole finde ich das auch völlig in Ordnung. Die Gefahr, glaube ich, bei jedem Fetisch ist, dass man sich zu sehr darauf reinlässt und irgendwann dann vereinsamt in diesem Fetisch ist und irgendwann nur noch so ganz abgedrehte Sachen cool und gut findet. Da musst du einfach aufpassen. Dass ich du wäre auch auf Blümchen und Kuschelsack. Okay, gar kein Ding. Dann bin ich ja zufrieden. Es ist nur halt für mich auch generell ein Problem, so einen Mann zu finden, jetzt nicht deswegen, aber ich merke halt, auch für Kuschelsex habe ich natürlich lieber einen Bodybuilder. Natürlich. Statt auch so einen Spargeltarzan oder so einen Schwabbelbabbel. Also dann wünsche ich dir demnächst wirklich mal einen richtigen Muskelmann, den du auch lieben kannst und der dich liebt. Das wäre das Ideal. Und der könnte dich dann immer so richtig schön durch die Wohnung tragen. Ja. Morgens vor dem Frühstück, sonntags. Also dumm, ja, und dann weißt du ja, wo du bald auftauchen kannst. Ja, genau. Da so muskulös bin ich, bin ja wahrscheinlich viel zu dünn. Ich glaube, das sieht so ganz, auf jeden Fall sehr schickes Hemd. Ich ahne schon, da müsste ich mehr zu bieten haben, als das, was ich zu bieten habe. Lieber Stefan, das war interessant, mit dir zu sprechen und schöne Grüße nach Hamburg. Ja, danke schön. Tschüss. Schöne Sendung. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Saskia, 23, guten Morgen. Guten Morgen. Saskia, um was geht's bei dir? Ich habe von Geburt an eine Behinderung. Was ist denn das für eine Behinderung? Ich habe seit Geburt an eine Blasendarmlähmung. Eine was? Eine Blasendarm? Wie soll ich das erzählen? Ich habe es nicht verstanden. Eine Blasendarm? Lähmung. Ach, Lähmung. Ach so. Und wie äußert sich diese Blasendarmlähmung? Ja, ich kann halt, ich merke es halt nicht, wenn ich muss. Das bedeutet? Ja, ich muss halt von Geburt an, also schon immer halt Pampers tragen. Immer Windel und Pampers tragen. Ja, genau. Und seit kurzem habe ich auf beiden Seiten den Nieren einen Katheter drin. Warum das auch noch? Ich hatte eine Nierenbeckenentzündung gehabt, eine schwere. Mhm. Und was bedeutet jetzt dieser Katheter? Warum ist der Katheter da drin? Zum Entlasten für die Nieren. Ach so. Und muss dieser Katheter jetzt immer drin bleiben? Wahrscheinlich. Müssen die Ärzte im Krankenhaus gucken. Wie ist denn das für dich, wenn du jetzt, das ist ja schon, das andere ist ja schon beschwerlich genug, glaube ich, jetzt auch noch die Katheter im Rücken zu haben? Ja, meistens tut das halt weh, ist halt je nachdem. Beschreib doch mal den Leuten überhaupt, was das genau, wie das genau aussieht, was du da im Rücken hast. Ja, das sind zwei Blasenkatheter auf beiden Seiten. Was ist genau ein Katheter? Ein Katheter ist so ein ganz langer Schlauch. Hm? Der geht hinten aus dem Rücken, wo die Nieren sind, raus. Ja, genau, auf beiden Seiten. Und wie lang ist der Schlauch? Weiß ich nicht, fast einen halben Meter, 20 Zentimeter so. Und wohin mündet der? Wo rein mündet dieser Schlauch? Ich habe vorne habe ich zwei kleine Beutel drin. Ach so, ah ja. Urinfangbeutel nennen die sich. Mhm. Heißt das, dass alles, was du an Flüssigkeit ausscheidest, jetzt über diesen Schlauch läuft? Ja, genau. Verstehe. Wie ist das denn das für dich? Du bist eine junge Frau von 23 und bisher immer mit Pampers oder mit Windeln zu gehen. Wie empfindest du das? Ja, ist eigentlich normal für mich, weil muss ich ja schon immer tragen. Das heißt, weil du damit aufgewachsen bist. Du kennst das gar nicht anders. Ja, genau. Mhm. Du sagst, du bist von Geburt an, ist die Blase gelähmt und der Darm. Genau. Wie ist es zu dieser Lähmung gekommen? Weiß man das? Ja, ich sollte eigentlich Zwilling werden. Und ich hatte ein Steißbandteratom gehabt. Du solltest ein Zwilling werden? Ja, genau. Ja. Und die haben halt festgestellt, also dieses Teratom, es war hinten am Steißbein so eine Flüssigkeit. Mhm. Und die haben halt festgestellt, dass es ein Zwilling werden sollte. Mhm. Und die gleiche Flüssigkeit war dann vorne an der Blase dran, an der Urinblase. Und dadurch haben die meine Blase dann kaputt gemacht. Als du noch Embryo warst? Nein, nach der Geburt. Kurz nach der Geburt? Ja, genau. Ein paar Tage war ich da alt. Aber verstehe ich nicht. Du solltest ein Zwilling werden? Das verstehe ich nicht. Ja, ist irgendwie nicht so ganz geworden. Ich war sozusagen die stärkste von den beiden. Und wo ist der andere Rest von dem anderen Zwilling? Das war so eine komische Flüssigkeit. Ach so, jetzt verstehe ich. Ach so, verstehe. Ja, genau. Und dadurch ist das gekommen? Ja, genau. Kannst du denn so dein Essverhalten und dein Trinkverhalten so trainieren, dass du so ungefähr weißt, wann was kommt? Eigentlich ganz normal, wie der andere auch. Ja, also ich meine, dass du weißt, das kommt immer nur so um die und die Zeit, morgens zum Beispiel. Nein, kann ich nicht regulieren. Das kommt dann, wenn es kommen will halt. Ja. Was machst denn du vom Beruf? Gar nichts, weil ich kann momentan nicht wegen den Kathetern. Verstehe. Und vorher? Vorher war ich in einer Behindertenwerkstatt. Ach so. Und hast da gearbeitet? Ja, genau. Wie empfindest du denn jetzt diese Katheter? Ist das jetzt noch eine zusätzliche Belastung zu allem? Ja, je nachdem. Es nervt manchmal, wenn ich jetzt die großen Beutel dran machen muss für nachts so. Mhm. Und einen Verbandswechsel, aber sonst geht das eigentlich. Und Katheterwechsel muss ich auch machen. Das musst du auch machen? Ja, genau. Einmal im Monat muss der gewechselt werden. Also bist du richtig beschäftigt mit dir selbst? Ja, genau. Jeden Tag Windeln wechseln, dann ab und zu Katheter wechseln? Mhm. Hast du schon mal einen Freund gehabt? Ich bin verheiratet. Du bist verheiratet? Ja. Seit wann? Seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren schon? Ja. Jetzt erzähl mir doch mal, wie das so die erste Zeit war, als du deinen Freund, jetzigen Mann, kennengelernt hast. Mein Mann ist selbstbehindert. Was hat der denn für eine Behinderung? Der hat offenen Rücken gehabt. Ah. Und wo habt ihr euch kennengelernt? In der Werkstatt. Verstehe. Dennoch, er hat eine Behinderung auch. Ja. Hast du dich nicht doch ein bisschen geschämt am Anfang? Wegen mir? Mhm. Ja, schon ein bisschen, weil ich habe das die erste Zeit nicht gesagt, dass ich Pampers tragen muss. Habe ich mich ein bisschen geschämt so. Ja. Weil das ja nicht normal ist, als Läuferin, dass man halt Einlagen tragen muss. Ja, aber du warst ja in der Behindertenwerkstatt. Hat er dich nicht gefragt, warum bist du hier? Nein, gar nicht. Ach so, gar nicht. Da sind ja verschiedene, je nachdem, was für eine Behinderung man hat. Zum Beispiel leichte geistige Behinderung oder irgendwas anderes oder so. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen, bis du ihm dann das gebeichtet und erzählt hast? Wie lange waren wir schon zusammen? Nein, wo ich jetzt gebeichtet habe, meine ich. Ein paar Wochen. Ein paar Wochen, Ach so, warte mal, ich höre ihn im Hintergrund, er ist da. Ja, der ist da. Und wie war das, als du das ausgesprochen hast? Wie hat er reagiert? Ja, also ich war erleichtert und war eigentlich normal. Er hat auch gesagt, ist okay. Ja, ist okay. Ja. Und wenn ihr jetzt intim seid miteinander, da weißt du ja eben auch nicht, ob du mal Pipi machen musst oder mal groß musst. Ist das schon, verspannt dich das dann, dass das da vielleicht passieren könnte? Ja, also bei mir zum Beispiel ist, wenn ich auf die Blase drücke, dann kommt was raus. Und dann wechsle ich dann und das war's dann. Das war's dann. Und ja, genau, das ist erstmal leer. Ja. Bis das dann wieder reinkommt für die Nieren, je nachdem. Ja. Und das war's dann. Das heißt im Klartext, eure Sexualität leidet darunter nicht. Nein. Das klingt doch ganz gut. Ja. Weil im ersten Moment dachte ich gerade so, oje, die arme Saskia, das klingt ja alles kompliziert und jetzt auch noch den Katheter, die Nierenkatheter. Aber du scheinst dich ja ganz gut damit arrangiert zu haben. Ja, geht. Also erste Zeit so fand ich das schon ein bisschen blöd so, aber jetzt geht's einigermaßen. Nochmal auf diese Katheter zurückzukommen. Wie ist die Chance, dass das wieder sich zurück, dass man das wieder zurücklegen kann? Es gibt schon eine Chance. Ich müsste eine Operation machen an meinem Darm. Und wenn er dann auch klappen würde, würde ich ihn dann rauskriegen, weil der Darm von mir, der ist riesengroß als normale, als von Ihnen beispielsweise. Und das drückt halt gegen die Niere und da kann die Niere nicht abfließen. Würdest du denn so eine Operation machen lassen? Wenn man das, wie soll ich sagen, wenn ich 100%ige Sicherheit kriegen würde, dann eventuell ja. Aber zunächst mal nicht. Nee. Nee. Also, das finde ich sehr, sehr toll, dass du so eine Einstellung zum Leben und auch zu deiner Behinderung hast und zu dem Schicksal, das du im Moment hast. Und vor allen Dingen, dass du einen netten Mann hast, das ist ja das Wichtigste. Ja, klar. Das ist ja sehr schön und sehr nett, dass du angerufen hast. Ja, danke. Ich wünsche dir und deinem Mann wirklich alles Gute und dir auch gute Besserung, dass das vielleicht auch irgendwann zurückverlegt werden kann mit den Kathetern. Ja, danke. Alles Gute. Schönen Gruß an deinen Mann. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es um 1.32 Uhr mit dem Thomas. Und der Thomas ist 32. Hallo Thomas. Hallo? Ja, hallo. Da bin ich drin. Nein, ich bin 28. 28, entschuldige. Thomas. Mein Thema ist Sex an außergewöhnlichen Orten. Sex an außergewöhnlichen Orten? Ja. Ich gehe davon aus, dass du gerne von dir erzählen möchtest, an welchem außergewöhnlichen Ort du Sex hast, gerne hast. Ja, also pass auf, das ist ein bisschen grandios. Ich habe einen kleinen LKW. Das ist ein Wagen, wo wir für unsere Firma halt Artikel durch die Gegend fahren und ich nehme den mit nach Hause immer abends. Das heißt, im Büro stelle ich viel, mache viele Termine und so versuche auf verschiedenen Foren halt mit Frauen mich zu verabreden und sage denen dann im Vorfeld schon, dass ich mit meinem großen Mercedes immer komme. Jetzt sage ich natürlich nicht, dass ich einen LKW meine. Die denken dann mit einer schicken S-Klasse oder sowas. Natürlich, natürlich. Und dann ist natürlich erstmal der erste Schrei, erstmal, jetzt kommt er mit dem LKW nach, du Scheiße. Ja. Aber was Gutes, gab zum Beispiel so diverse Abende, da sind wir damit ins Autokino gefahren. Wir stehen natürlich hier ganz hinten. Aber das macht natürlich sehr viel Spaß. Ich habe in diesen Laderraum. Wie viel Tonner ist das denn? 7,5 Tonnen. Ah ja, okay. Also ich muss den ja mit der Klasse 3 noch fahren können. Ja, ich verstehe. Ne? Und jetzt geht es eigentlich darum, Sex an außergewöhnlichen Orten. Ich bin ja ungebunden. Das heißt, es gab mal welche, die haben da bei dir erzählt auf dem 10-Meter-Turm und da habe ich mir damals gedacht, wo ich das gehört habe, das kannst du toppen. Und nicht nur einmal, sondern ich will öfter. Und wenn es geht, wenn jemand Lust hat, und es sind ja nicht nur wir Kerle so, sondern sind auch die Mädels, dass die auch mal gerne woanders vielleicht auch mal Liebe machen wollen. Wie habe ich den zu verstehen? Ist das eine Plane hinten oder ist das ein Kasten? Das ist ein richtiger Kasten mit einer richtigen Bühne dran. Das heißt, die kann man halb zumachen, dann sieht man nichts mehr, wer da drin ist. Und dann kommt es ja auch noch an, man fährt ja nicht mitten in der Fußgängerzone und vergnügt sich da. Das heißt, du fährst mit den Frauen, die du da irgendwie über den Chat angebaggert hast, fährst du dann irgendwo hin und dann zieht ihr euch hinten in den Laster auf die Ladefläche zurück. Und aber da vorher bringen wir noch einen Kaffee. Oder? Natürlich. Ich habe eine Minibar hier dabei quasi. Achso, du hast die Minibar in dem Auto. Ja, einen kleinen Kühlschrank, einen kleinen Fernseher, also alles, was man so braucht, also was man halt zu Hause auch hat, wo man halt ein Date hat, ein erstes Date, hat das im LKW. Ist das denn bequem? Hast du da irgendwas eingerichtet, dass man sich Nö. Nö, also dann wird es ja auffallen. Die Matratze kommt abends rein und dann abends oder morgens wieder raus, bevor ich halt morgens ins Büro fahre. Das wird ja, das ist halt ein bisschen einfach sehr spartanisch dann auch eingerichtet. Ne? Wie reagieren denn die Frauen darauf, wenn du dann... Ja, das ist für die ein Risiko. Heute hatte ich, ich habe heute also ein Konzert gehabt. Das war eine ich weiß nicht, Chinesin oder sowas, die hieß Washi. Und die sagte zu mir, das hat sie ja noch nie erlebt. Also die kennt ja sowas ja gar nicht. Und das hat also jetzt auch nicht geklappt. Wir sind jetzt heute einfach mal ins Café, also in so einen Café halt gefahren. Ja. Und da bin ich vorgefahren. Warum eigentlich das ganze Thema auch ist, ich werde bald 30 und in 2 Jahren, wenn es mal so ist. Ich habe natürlich ein bisschen Angst, dass das halt immer so weitergeht, weil ich bin halt Single und will mich ja irgendwann mal binden. Aber wenn ich diesen Job dann hier habe, mit diesem, ich sag mal, der LKW steht mir zur Verfügung, habe ich halt so, denke ich natürlich dann so weit, dass ob ich damit nicht zu, also zurückfalle und dann meinen Alltag im Büro wieder morgens chatten und abends verabreden. Also ja. Einmal die Woche klappt es, es klappt ja auch nicht immer. Ja, glaube ich, das ist so einfach ist das auch nicht. Nein, und vor allen Dingen, man fährt ja auch einige Kilometer. Ja, wie machst du das denn übrigens im Winter? Ist es doch kalt hinten drin? Nein, im Winter ist es, im Sommer ist es hauptsächlich, also Winter ist eher ruhig. Also Winter ist sehr kalt. Ja. Was war denn, wir vertiefen das gleich damit, dass du Angst hast, dass das was irgendwie so bleibt. Was war denn der ungewöhnlichste Ort, wo du mit dem LKW bisher schon hingefahren bist, mit dem Mercedes? Also der ungewöhnlichste Ort, das war eine Berufsschule gewesen, weil ich hatte da, das war eine angehende Berufslehre, also ich weiß nicht, was ich, das war glaube ich irgendwo, Mathematik hatte die glaube ich gelehrt. Und da hatte ich natürlich direkt auf dem Parkplatz von der Berufsschule, ich habe sie abgeholt, die war total überrascht, und dass ich mit so einem LKW da auftauche. Und dann seid ihr gleich mal da hinten auf die Ladefläche gegangen. Ganz genau, dann hat sie gesagt, dann komme ich jetzt mit, also nicht gesagt, sondern ich habe ihr mal den LKW gezeigt, andere zeigen halt Briefmarkensammlungen und ich zeig mal einen LKW. Irre, du hattest diese Frau noch nie vorher gesehen? Ja, im Internet haben wir uns halt kennengelernt. Nur gut, im Internet, ja gut. Und dann wir uns halt nur am Mann und ich verrate niemals, dass ich mit dem LKW da auflaufe. Ja, aber ich stelle mir das so verrückt vor. Du fährst ja mit dem LKW da von die Berufsschule vor, die kommt raus von der Arbeit, abends, ja. Abends irgendwann. Nein, 16 Uhr. 16 Uhr. So, dann zeig dir mal meinen LKW von hinten. Hallo. Und dann geht's da gleich zur Sache. Dann bist du mal ein guter Verführer. Ja, ich meine, man klärt das vorher ein bisschen natürlich auch ab. Ne? Also man macht sich gegenseitig ein bisschen schon heiß und sagt, okay, pass mal auf, das wird ein Tag, den du auch nicht vergessen wirst. Ah, verstehe. Ja. Also Sex liegt in der Luft schon, Erotik. Ja, das sollte so sein. Sonst wie lange bist du denn solo jetzt schon? 2,5 Jahre mache ich das. 2,5 Jahre? Ja. Ja, aber meinst du nicht, wenn du dich jetzt richtig wieder verlieben würdest, dass die Sache dann gegessen ist? Ja, aber wenn du so viele abwechselnde Beziehungen hast, ist es natürlich schon, mir gefällt das. Ne? Also es muss ja auch sein, dass nicht immer einer das Gleiche hat, wie man sonst im Art. Ne? Ja. Also, wie lange waren denn deine, also wie lange dauerte die letzte Beziehung zum Beispiel? Ich glaube 3 Wochen. Ach, 3 Wochen nur? Und wie lange dauerte die längste Beziehung überhaupt in deinem Leben? Ich glaube, das war ein halbes Jahr. Ah, das ist nicht viel. Nee. Das ist nicht viel. Ja, und warst immer sehr umtriebig in Sachen Sex? Ja. Ja. Und weil ich natürlich auch so einer bin, der auch alles, was ein bisschen anders macht, nehme ich da direkt eine LKW mit. Ich weiß noch nicht, was ich da noch, was man noch steigern könnte, aber ich denke, das ist. Also dahinter steckt ja eigentlich so die Frage, bin ich überhaupt fähig, mich auf eine langfristige Bindung mit einem Menschen einzulassen? Ja, das ist die Frage. Oder ich wechsle den Job, dann habe ich es nicht mehr so einfach und werde mich wahrscheinlich dann in meiner Kleinstadt niederlassen und dann irgendwo wahrscheinlich eine feste Beziehung führen. Ja, ich glaube, so einfach wird das nicht zu lösen sein, nur den Job zu wechseln. Ja, was soll ich machen? Nee, ich glaube eher, dass das jetzt schon eine Anlage bei dir ist, dass du, wenn du jetzt bald 30 bist, nun gut, du bist erst 28, wenn du das Zeit deines Lebens so schräg getrieben hast, letztendlich, ist es natürlich dann immer schwieriger, wenn noch mehr Zeit vergeht, sich irgendwann mal in Ruhe auf eine Beziehung einzulassen. Schwierig. Ich werde mal versuchen. Ich dachte mir heute mal, das muss ich dir mal mitteilen und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zuhörer, der vielleicht einen Tipp auch nochmal hat. Also der Tipp wäre natürlich, wenn du da einen richtigen Leidensdruck bald oder eine große Sorge entwickelst, würde ich dir wirklich eine Beratung oder eine Therapie empfehlen. Aber das ist natürlich dann, da steckt schon mehr hinter als nur so eine lockere Sexgeschichte. Sollen wir dich mal nochmal anrufen? Mein Psychologe ruft dich nochmal an, vielleicht hat der noch eine Idee, was er dir konkret sagen kann. Ja, sehr gerne. Machen wir so. Thomas, wann steht die nächste Sache an? Bitte? Wann steht die nächste Sache mit dem Mercedes an? Also morgen früh bin ich erstmal wieder im Büro und dann ist ja der Feiertag am Montag und da darf ich ja, als Privatmann kann ich ja fahren, aber ich denke nächste Woche irgendwann am Wochenende, wenn wieder schön Wetter ist. Verstehe. Also Thomas, wir melden uns nochmal bei dir und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Ciao. Und wir machen jetzt weiter mit dem Jens und der ist 46. Guten Morgen, Jens. Guten Morgen. Hallo Jens, um was geht's denn bei dir? Ja, es geht um das Thema, wie sagst du, gestern hattest du Verbote, da hatte ich gestern schon mal angerufen, da waren wir dann die Sendung vorbei. Ja? Ja, ich habe mal was Verbotenes getan. Was hast du denn getan? Ja, ich bin Leidenschaft, also ich arbeite als Netzwerkadministrator und habe mich in das Landeskriminalamt eingehackt. Oh, also ein Hacker, ins Landeskriminalamt eingehackt. Ja, das wusste ich ja damals noch nicht, dass das Landeskriminalamt ist, erst wo ich dann drin war. Wie merkt man das denn, dass man da im Landeskriminalamt ist? Ja, wenn man dann die Server sieht, dann sieht man dann, dass man bestimmte Server hat, die bestimmte Kennung haben und so. Und da kapiert man das, dass es Landeskriminalamt. Ja. Kriegt man denn da auch gleich irgendwelche Geheimnisse zu sehen? Nee, die Server sind dann schon nochmal geschützt, also. Ja, ist natürlich ein illegales Vorgehen. Ja, ich bin aber dann noch hingegangen zum Landeskriminalamt und hab gesagt, Jungs, euer Netzwerk ist nicht sicher, ich war dann da. Ach, du bist zu denen hingegangen, hast gesagt, ja Jungs, ich hab mich reingehackt bei euch. Ja, da haben die mich ausgelacht. Die haben genauso gelacht wie du jetzt. Ach. Ja, sie haben beim Pförtner gesagt, ich hätte gerne mal jemand von der IT-Abteilung gesprochen, dann kam da jemand angetrottet und der, ja, du warst über unseren Honeypot, man weiß, was du gemacht hast und man weiß, was du gesehen hast, ja. Aber du bist ja dann ein Fachmann, du hast mit einem Fachmann gesprochen, du konntest doch das wahrscheinlich erklären, wo du da rein... Naja, aber ach, die haben doch mich ausgelacht. So nach dem Motto, du Pisser, was willst du hier? Und haben dich nicht ernst genommen? Nee, dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich mir das halt nochmal merken. Hab meine Visitenkarte da gelassen, hab gesagt, so, damit du Bescheid bist, damit du mich nicht lang suchen müsst. Ja, und dann? Ja, dann habe ich es nochmal gemacht und eine knappe Stunde später, dann flog das SEK bei mir durch die Tür. Nein! Ja? SEK war bei dir vor der Tür? Ja. Ach, da haben sie ernst genommen? Ja, dann hatten ja Name und Adresse, ruckzuck. Also. Und was ist dann aus der Geschichte weiter geworden? Ja, zwei Tage Untersuchungshaft, haben sie gesagt, wie sind sie da reingekommen? Ich sage, ja, ich war damals ohne Job, ich sage, stellt mich doch ein und dann sage ich euch das. keine schlechte Bewerbung. Nein, nicht zum Nachmachen und ich finde es auch ganz schlimm, also nicht missverstehen jetzt. Ja, aber immerhin warst du zwei Tage in U-Haft. Übrigens schon 10 Jahre her. Also ja. So, und dann? Hast du eine Strafe bekommen? Ja, eine Strafe nicht direkt. Also es war so, dass ich dann durch natürlich ein Verfahren, ja, Strafanzeige und Amtsgericht und dann beim Amtsgericht, wo dann das Gerichtsverhandlung sein sollte, saß im Flur und dann kam dann die Bedienstete vom Gericht und dann mein Ausweis, so, kommen Sie mal bitte mit. Und dann sind wir ins Richterzimmer und dann saß dann die Richterin und sagte, ja, ich hätte ja nicht übel Lust, sie zu bestrafen, aber der Staat möchte sich gerne ihr Wissen zunutze machen und als Vorgestrafter dürfen sie leider nicht im Staatsdienst arbeiten. Aha. Und dann war da jemand, der sich mit mir unterhalten hat, mir einen Job angeboten in Berlin beim Bundesministerium für Finanzen. Hat dir einen Job angeboten? Ja. Beim Bundesministerium für Finanzen? Ja, IT-Abteilung. Hast du es angenommen? Ja. Da habe ich dann gearbeitet bis 2006 und dann wurde dann, dadurch, dass die Telekom und die Bahn privatisiert wurden, wurden einige Beamte nicht übernommen und umgeschult in denselben Beruf, den ich hatte. Mhm. Und dadurch hieß es dann, überall, wo Bedienstete durch Beamte ersetzt werden können, hat das zu geschehen und da wurde ich dann in diesem Zuge entlassen. Aber immerhin, hat dir diese Geschichte einen Job beim Bundesfinanzministerium gebracht, was ja nicht schlecht ist. Ja, war nicht schlecht. Nee. Und jetzt, was machst du heute? Jetzt bin ich CCNP, also das heißt Cisco Certification Network Professional. Erklär es uns. Ja, das ist so ein Zertifikat, also man darf da halt in die großen Netze ran, so richtig große, wo das Internet drüber läuft und wissen Sie, ist das sowas? Hab ich so kein Wort verstanden. Wo das Internet drüber läuft, wie die Telekom hat solche riesen Netzwerke und sowas, da kann man da sowas. Also Cisco-Geräte sind, also weltweit ungefähr das Internet hat ungefähr 70-80% sind Cisco-Geräte. Verstehe ich immer noch nicht. Bist du jetzt irgendwie angestellt bei jemandem? Nee, zurzeit nicht. Aber ich war jetzt ein Jahr lang in den USA und bin erst seit Mai wieder da. Aha. Und habe dann schon einen neuen Vertrag ab November dann da drüben. Ich bin also hier, um meine Wohnung hier aufzulösen. Achso, du gehst dann nach Amerika? Ja, ne, hier ist ja nichts. Ja. Das ist ja eine irre Geschichte. Passiert das eigentlich öfters, dass Hacker die sich irgendwo in große Behörden oder Firmen einhacken, dann von diesen Behörden oder Firmen eingestellt werden, weil die so pfiffig sind? In den USA öfter als hier. Aber es gibt's hier auch. Ja. Wenn du mal, wie gesagt, das ist halt so, dass man, wenn man dann, mein damaliger Chef halt, der war halt ein bisschen offen dafür, ne? Der hat halt gesagt, okay, der kann was und wer was kann, dann ist ein ich ziehe mal lieber seinen Nutzen davon. Ne? Verstehe. Offensichtlich kannst du sehr viel. Britzest dir denn nicht zwischen den Fingern schon mal, dann, wenn du zu Hause alleine bist und Langeweile hast, irgendwo doch wieder reinzugehen? Ich hab auch ab und zu mal noch ein paar Honigpötte im Internet, wo ich dann gucke, wie meine Hackerfreunde sich da dann versuchen, dann mein Netzwerk zu knacken. Aber du machst nichts Illegales mehr? Nein. Du solltest es auch nicht machen. Wenn du so viel Können hast, kannst du da ja legal wahrscheinlich sehr viel Geld mit verdienen. Ja. Drüben in den Staaten mehr wie hier, also bedeutend mehr. Gut, dann wünsche ich dir, wann gehst du rüber? Ja, ich habe einen Vertrag ab November. Ab November? Das aber wie gesagt, ob ich dann, also ein Angebot habe ich ab November. Ja. Dann wünsche ich dir, wenn es denn klappt, einen guten Start drüben. Und wird schon klappen. Das war ja schon mal ein Jahr dort. Also. Und viel Erfolg. Dankeschön. Hatte ich so auch noch nicht gehört. Nee, und wie gesagt, ich verfolge das ja auch manchmal in den USA über das Internet, deine Sendung. Also. Ach so. Aber du bist jetzt gerade in Deutschland. Ja, jetzt bin ich ja hier, will ja bis hier meine Wohnung auflösen. Meine Mutter hat noch Geburtstag, 70. und so. Und das muss man alles noch ein bisschen über die Bühne ziehen. Dann bleib uns auch in den USA treu. Ja, danke und macht weiter so, ja. Gerne, tschüss Jens. Jo, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 und weiter geht es mit Mike und der ist 32. Guten Morgen, Mike. Hallo Mike, und was geht's bei dir? Und zwar habe ich einen Wasserkopf von Geburt an. Und ich habe am 6.9.2010 in meiner Arbeitsfirma einen Krampfanfall gehabt. Und der hat mein Leben seitdem total verändert. Am 6.9.2010, also voriges Jahr. Ein Krampfanfall. Das hat dein Leben vollkommen verändert. Inwiefern? Und zwar leide ich seitdem unter starken Depressionen und so. Und ja, ich komme einfach mit dieser Situation, was damals passiert ist, komme ich einfach nicht mit klar. Was meinst du genau, was damals passiert ist? Und zwar bin ich zur Arbeit gefahren, um 13.40 Uhr und musste um 14 Uhr anfangen. Und bin mit einem Roller gefahren und dann kam ich auf der Arbeit an, hab mich ganz normal umgekleidet, bin zu meinem Chef im Büro gegangen, hab mich mit ihnen unterhalten und dann auf einmal merkte ich, wie der linke Arm, wie ich den nicht mehr bewegen konnte und ja, dann ging alles nur noch ganz schnell, dann bin ich umgekippt und war 10 Minuten bewusstlos. Hat diese Sache mit dem Wasserkopf etwas zu tun? Ja, das hat sich hinterher herausgestellt. Ich hatte, wo ich vom Notarzt zur Klinik gefahren wurde, hatte ich auch gesagt, dass ich einen Wasserkopf habe. Wir machen mal eine kurze Zwischenerklärung. Was genau bedeutet Wasserkopf? Vielleicht erklärst du es. Wasserkopf ist halt als Baby, wo ich geboren wurde, wurde das 2 Wochen später bei mir festgestellt, dass dieser Hinterkopfschädel nicht richtig zusammengewachsen war. Und dadurch konnte dieses Wasser, was halt jeder Mensch im Kopf hat, nicht bei mir normal ablaufen. Das würde bedeuten, dass der Kopf immer größer und immer größer und immer größer wird. Nein, das war bei mir nicht der Fall. Weil das bei mir noch rechtzeitig festgestellt wurde. Was hat man dagegen getan? Man hat ein Schandsystem eingesetzt. Ein Schandsystem ist ein Schlauch im Kopf mit einem Ventil. Dieser Schlauch läuft innerhalb des Kopfes und Körper, glaube ich, in den Magenbereich. In den Bauchraum. In den Bauchraum. Und da läuft das Wasser dann auch ab. Genau. Ich hatte als Kind aber einen Katheter gehabt zum Herzen und der wurde aber später entfernt. Das bedeutet, dass man dir das nicht ansieht, dass du einen Wasserkopf hast. Nein, der Kopf ist ganz normal. Dieser Schlauch, den du in dir hast, muss der alle paar Jahre irgendwie erneuert werden? Also er war jetzt 31 Jahre lang nicht erneuert worden. Ich bin mittlerweile 32. War damals mit 17 Jahren zum letzten Mal zur Kontrolle. Mhm. Und der wurde einfach mit den Jahren und des Erwachsenwerdens einfach nur verlängert. Mhm. Aber man hat mir nie gesagt, dass dieses Material irgendwann porös werden kann. Und ja, der ist dann halt in Essen, wurde dann festgestellt, dass der halt gerissen war. Ah, und daher, so kommen wir jetzt wieder zu dem zurück, was du gerade erzählen wolltest, deshalb auch dieser Krampf, dieser Zusammenbruch. Genau. Du hast denen im Krankenwagen gesagt, du hättest einen Wasserkopf, damit die dann entsprechend reagieren können. Ja, aber ich wohne auf dem Land und hier in den umgebenden Kliniken, wo ich war, konnten die das halt nicht feststellen. Auch selbst durch eine CT-Aufnahme haben sie das hier in den umliegenden Kliniken nicht festgestellt. Was haben sie nicht festgestellt? Dass halt schon dieser Überdruck im Kopf war. Also, ja, und das, also, dass dieser Schlauch nicht mehr funktioniert. Genau. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, dieses Ventil, was ich vorher gehabt habe, war oben im Schädelknochen, über dem, man muss sich das so vorstellen, linken Auge im Schädelknochen, war das alte Ventil. So, das wurde nachher entfernt. Und jetzt läuft dieses andere Ventil. Es gibt ja, die Medizin entwickelt sich ja weiter und das neue Ventil läuft jetzt hinterm rechten Ohr lang. Weißt du, was mich wundert? Wenn du so etwas hast und so ein Leben lang gehabt hast, dann bist du ja in ärztlicher Kontrolle gewesen, wie du es auch gerade gesagt hast. Mhm. Wissen die Ärzte denn nicht, dass man das untersuchen muss, dass das porös werden könnte, dass das kaputt geht? Wissen die das nicht? Haben die dich nicht gewarnt? Nö. Das verstehe ich nicht. Da bin ich nie vorgewarnt worden. Das heißt, also, nochmal gefragt, dieser, was da am 6.9. passiert ist, ist darauf zurückzuführen, weil dieses Schlauchsystem kaputt gegangen war? Genau. Aber keiner weiß, warum das kaputt gegangen ist. Das weiß keiner, woher dieser Abriss halt kam. Mhm. Also ich hatte es gerade so verstanden, dass das eigentlich nach einer so langen Zeit passieren kann, sowas. Ja, natürlich, die Gefahr besteht. Jetzt mittlerweile, wo ich diese Erfahrung gemacht habe, weiß ich das. Jetzt weißt du es. Ja, aber sollten Ärzte eigentlich auch wissen. Also die sich mit sowas beschäftigen. Bist du dann nochmal operiert worden? Ja, ich bin notoperiert worden, sofort in Essen, als ich da hinkam. Weil in Essen wurde das ja damals auch festgestellt. Ich komme aus dem Ruhrgebiet gebürtig, aus dem Ruhrgebiet. Und wir wohnen jetzt seit 98 halt auf dem Land in Niedersachsen. Mhm. Und ja. Also man hat ja jetzt ein ich sag's immer, laienhaft etwas Neues eingebaut, eingepflanzt. Genau, das komplette System musste halt entfernt werden, konnte aber nicht ganz entfernt werden. Mhm. Also ich habe noch Bruchstücke von dem alten System drin. Ist das schlimm, dass die Bruchstücke noch im Körper sind? Nein, eigentlich nicht. Sind diese Bruchstücke im Kopf oder sind die irgendwo so hier im Rumpfbereich? Auch jetzt am Hals so lang im Bauchraum, so da sind noch diese alten Schandsysteme. Aber da merkst du so nichts von? Nein, selber merke ich nichts von. So, jetzt hat es diese neue Operation gegeben, aber dir geht es nicht gut. Nein, das hat mein Leben doch ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ich bin ja jetzt seit 9 Monaten krank, war immer 12 Jahre lang am Stück am Arbeiten und hatte eine 7-wöchige Reha hinter mir, die mir überhaupt nicht gut getan hat. Die dir überhaupt nicht gut getan hat? Nein. Warum nicht? Weil dort viele alte Menschen waren und dann hatte ich auch jemanden kennengelernt, der war 40, der hatte 2 kleine Kinder, der hatte genau dasselbe wie ich. Da ist dieses Schandsystem halt während er in der Reha war verstopft gewesen. Er musste auch zum Krankenhaus gefahren werden. Da musste das dann halt gereinigt werden. Mhm. Und er ist dadurch erblindet. Ach du, ja, da war die Reha, hatte ich mehr runtergezogen als aufgebaut. Genau. Also ist das Hauptproblem, Mike, jetzt so organisch oder so rein von der Mechanik funktioniert das alles, aber seelisch geht es dir nicht gut. Seelisch geht es mir nicht gut, nein. Ich war jetzt auch am Mittwoch zum medizinischen Dienst, musste ich ja von der Krankenkasse aussehen. Und der Arzt sagte mir, dass diese Und diese Regeneration bis zu 2 Jahre dauern kann, bis sich das Gehirn überhaupt erholt hat. Kann man dir damit mit Therapie oder mit Medikamenten nachhelfen? Ja, ich nehme Antidepressiva mittlerweile. Ich bin eigentlich kein Medikamententyp. Mhm. Gut, wenn das unter guter ärztlicher Aufsicht für eine gewisse Zeit nur ist, um dich etwas zu stabilisieren, wäre es ja auch okay. Man sagte mir auch, dass ich, also beim medizinischen Dienst, er sagte mir, dass ich keine handwerklichen Berufe ausüben darf. Mhm. Und ich darf nichts machen, was mit Stresssituationen hat. Dadurch das Gehirn anfängt zu arbeiten, zu pumpen, und da würde die Gefahr bestehen, dass ich dann halt wieder umkippen könnte. Jetzt habe ich nicht verstanden. Du darfst etwas nicht machen mit? Mit Stresssituationen. Mit Stresssituationen. Ah, verstehe. Ja, hast du dich erkundigt, ob so etwas wie eine Psychotherapie auch dir noch zusätzlich helfen könnte im Moment? Ja, habe ich jetzt beantragt und habe ich heute Bescheid bekommen. Ah, das ist ja gut. Also das klingt ja ganz gut. Da ist ja jetzt viel in die Gänge, also viel organisiert worden und viel kommt jetzt in die Gänge. Ja, und eine neue Reha habe ich aber auch nochmal beantragt. Mhm. Also kann man hoffen, dass du vielleicht oder sehr sicher, sehr wahrscheinlich sogar in absehbarer Zeit doch dann wieder in den alten Gefühlszustand zurückkommen wirst und wieder wohlauf sein wirst. Ja, aber das wird ja noch eine ganze Zeit lang dauern. Das wird noch eine Zeit lang dauern. Aber du hast ja jetzt alles richtig gemacht. Da gibt's eine Reha, da gibt's eine Psychotherapie, du nimmst Medikamente. Das ist ja alles gut, finde ich. Hm. Aber manchmal weiß ich nicht weiter, weil ich war eigentlich immer ein Mensch, der gerne arbeiten gegangen ist und so. Das ist natürlich auch alles sehr gut, wenn du mit der Situation klarkommst. Ja, verstehe. Das kannst du natürlich auch alles dann gut in dieser Psychotherapie mit deinem Therapeuten auch besprechen, dass der dich so ein bisschen stabilisiert. Das wäre so das gewesen, was ich dir jetzt auch dringend empfohlen hätte. Aber wenn das von deiner Seite so jetzt eingeleitet ist, ist das ja schon alles recht ordentlich. Ich musste dazu noch sagen, ich hatte am 1.4. die Wiedereingliederungsphase bei uns auf der Arbeit versucht und das hat halt mich hingehauen. Mhm. Also ich hatte Kopfschmerzen. Mhm. Schwindelanfälle und halt auch Vergesslichkeit. Wie lebst du, Mike? Alleine? In der Familie? Nein, ich lebe bei meiner Familie, bei meiner Schwester. Achso, bei deiner Schwester. Du hast selbst keine Frau oder Partnerin zurzeit? Nein, zurzeit nicht. Bist aber da familiär durch deine Schwester gut an- und eingebunden? Ja, sie versucht mir auch zu helfen. Sie versucht mir auch Ratschläge zu geben. Aber wie gesagt, mit der Situation, ja, fühle ich mich irgendwie alleingelassen. Mhm. Verstehe. Weil ich muss da ja alleine mit klar oder wegkommen. Gibt es denn einen Freundeskreis? Ich habe einen guten Kumpel. Einen? Einen guten Kumpel, ja. Hier so im Emsland, ja, Freunde zu finden. Ist schwer. Bisschen schwer, ja. Na, immerhin, wenn du einen guten Freund hast, manch einer wäre glücklich, wenn er einen guten Freund hätte. Das ist schon mal ganz gut. Ja, wie lange dauert das denn noch für die neue Reha-Maßnahme? Was glaubst du? Ich musste zu einem psychologischen Gutachten. Das ist auch von der Rentenkasse ausgewertet worden. Da haben die jetzt auch Bescheid bekommen. Und ich habe ja die gute Frau angerufen und sie sagte mir, die hätten das vorliegen, aber die hat mir keine Auskunft gegeben. Also alles kompliziert, ne? Wenn man krank wird, wird es immer kompliziert. Genau. Wenn man anderen Leute Hilfe haben will, wird es noch komplizierter. Dennoch möchte ich hier Mut machen, Mike, weil das klingt zwar dramatisch, was du erzählt hast, aber das klingt auch, als wärst du auf dem guten Wege. Ja, ich versuche mich ja da irgendwie, ich war immer ein Mensch, der sich immer rausgezogen hat, auch alleine und so. Mhm. Aber diesmal habe ich die Kraft einfach nicht mehr dazu. Doch, glaube ich schon. Du hast ja jetzt schon sehr viel geschafft in den letzten Monaten. Und ja, ich versuche auch dagegen zu arbeiten. Genau. Und ich bin sicher, dass du das auch jetzt noch schaffen wirst, bis du in Reha kommst oder in die psychotherapeutische Behandlung. Bin ich ganz sicher. Dafür hast du jetzt schon zu viel durchgestanden. Und ich kann auch verstehen, wenn man zwischendurch mal denkt, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Aber dann geht es auch immer wieder voran. Und so von der Art, wie du erzählt hast, bin ich sicher, dass du es schaffen wirst. Ja, ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Mike. Du hörst meine Musik. Wir müssen Schluss machen. Ja, ich wollte nur mal sagen, wenn jemand zugehört hat, der vielleicht schon mal das Gleiche durchgemacht hat. Sehr gerne. Der möge sich bei uns melden. Und dann stellen wir den Kontakt zu dir her. Versprochen, Mike. Alles klar. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ja, ciao. In der Technik heute Nacht, Henrik Hage. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen und ich wünsche euch jetzt eine schöne gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.